Erster Christus hat uns frei gemacht. Bleibt stark und werdet nicht wieder Sklaven. Zweiter Paulus sagt, wenn ihr euch beschneiden lasst, hilft Christus euch nicht. Dritter, ich sage, wer sich beschneiden lässt, muss alle Gesetze befolgen. Vierter, wenn ihr durch Gesetze gut sein wollt, gehört ihr nicht mehr zu Christus. Dann habt ihr Gottes Gnade verloren. Fünfter, wir glauben an Jesus und warten auf Gottes Gerechtigkeit. Sechster, in Christus ist Beschneidung nicht wichtig. Wichtig ist der Glaube, der durch Liebe wirkt. Siebter, ihr habt gut angefangen. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu folgen? Achter, die Überredung kommt nicht von Gott, der euch berufen hat. Neunter, ein bisschen Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. Zehnter, ich glaube, ihr werdet anders denken. Wer euch verwirrt, wird bestraft, egal wer es ist. Elfter, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich dann verfolgt? Dann gäbe es kein Problem mehr mit dem Kreuz. Zwölfter, die Leute, die euch aufhetzen, sollen sich verstümmeln. Dreizehnter, Brüder, ihr seid frei. Aber nutzt die Freiheit nicht für schlechte Dinge. Liebt einander und helft einander. Vierzehnter, das wichtigste Gesetz ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Rasse 15. Wenn ihr streitet und euch verletzt, passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig zerstört. Sechzehnter, ich sage, lebt nach dem Geist. Dann werdet ihr nicht tun, was euer Körper will. Siebzehnter, der Körper will etwas anderes als der Geist. Sie kämpfen gegeneinander. Deshalb könnt ihr nicht immer tun, was ihr wollt. Achtzehnter, wenn der Geist euch führt, müsst ihr nicht mehr alle Gesetze befolgen. Neunzehnter, man kann sehen, was der Körper will, Sex vor der Ehe, Unreinheit, wilde Partys. Zwanzigster, auch Götzendienst, Zauberei, Streit, Eifersucht, Wut, Lügen, Uneinigkeit und Gruppenbildung. 21. Neid, Trunkenheit, zu viel Essen und solche Dinge. Ich habe euch schon gesagt, wer so lebt, wird nicht in Gottes Reich kommen. 22. Der Geist hilft uns, gute Dinge zu tun, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. 23. Sanftmut und Selbstbeherrschung. Es gibt kein Gesetz gegen diese Dinge. 24. Wer zu Christus gehört, hat seinen Körper mit seinen Wünschen gekreuzigt. 25. Wenn wir durch den Geist leben, sollen wir auch durch den Geist handeln. 26. Lasst uns nicht stolz sein. Lasst uns nicht andere herausfordern oder neidisch sein.